an, ich sitze in der Sonne und trinke Tropikal. Check die Chicas mit prallen Booties beim Volleyball. 30 Grad unter Palmen, das ist genau mein Fall. Jeden Tag nur am Feiern, ich lass die Korken knallen. Ja man, ich sitze in der Sonne und trinke Tropikal. Check die Chicas mit prallen Booties beim Volleyball. 30 Grad unter Palmen, das ist genau mein Fall. Jeden Tag nur am Feiern, ich lass die Korken knallen. Rein in den Flieger, nur ein paar Stunden zum Paradies. Der Kapitän checkt mit mir ein und fragt, what up my G? Ich reise VIP, First Class, komfortabel. Stewardessen mixen mir Drinks, geben mir eine Kopfmassage. Nach der Landung steige ich in den weißen Testa Rossa. Paparazzi kreisen über mir im Helikopter. Auf dem Weg zum Hotel im Cabrio, die Reifen qualmen. Ich sehe links das Meer und auf der rechten Seite Palmen. Keine Wolke am Himmel, der Fahrtwind kühlt mich ab. 30 Grad im Schatten, doch der Kühle macht mich schlapp. Check einem Hilton, Paris will mich in der Lobby treffen. Wir teilen dasselbe Hobby, brechen auf zur Shopping-Session. Exklusive Mall, ohne Zutritt für die Touris. Kauf mir paar Bermudas für den Strand oder den Jacuzzi. Am Abend Dinner mit Mila Kunis, aber nicht mit Kutscher. Wir trinken eiskaltes Tropikal wie frisches Wasser. Ja man, ich sitze in der Sonne und trinke Tropikal. Check die Chicas mit prallen Booties beim Volleyball. 30 Grad unter Palmen, das ist genau mein Fall. Jeden Tag nur am Feiern, ich lass die Korken knallen. Ja man, ich sitze in der Sonne und trinke Tropikal. Check die Chicas mit prallen Booties beim Volleyball. 30 Grad unter Palmen, das ist genau mein Fall. Jeden Tag nur am Feiern, ich lass die Korken knallen. Komm ins Lokal, alle begrüßen mich mit Buenas Tardes. Ruf den Kellner und bestell einfach die ganze Karte. Ich ess die Gambas al Ajillo und die Calamares. Papas Aruga, das rote Moco, das ist Wahnsinn. Churros zum Nachtisch, dann ab zur Beach Club Party für geladene Gäste mit VIP Pass. Heiße Rhythmen mit karibischen Steel Drums. Der DJ liefert wieder Hits wie am Fließband. Die Menge tobt, alle am Tanzen, als gäbe es keinen Morgen. Sogar paar Royals schauen vorbei mit Polizeieskorten. Wir feiern, bis die Sonne am Horizont erscheint. Licht glitzert auf den Wellen, als wird das Wasser golden sein. Fahren zum Jagdhafen, Frühstück mit frischen Früchten. Honig, Melonen und Mangos serviert in kleinen Stückchen. Ananas, Papayas, eiskalter Orangensaft. Lieg am Strand, check die Chicas und ich mein Konto starr. Ja man, ich sitze in der Sonne und trinke Tropikal. Check die Chicas mit prallen Booties beim Volleyball. 30 Grad unter Palmen, das ist genau mein Fall. Jeden Tag nur am Feiern, ich lass die Korken knallen. Ja man, ich sitze in der Sonne und trinke Tropikal. Check die Chicas mit prallen Booties beim Volleyball. 30 Grad unter Palmen, das ist genau mein Fall. Jeden Tag nur am Feiern, ich lass die Korken knallen.